Warum bist du so wunderschön? Nicht zu halten ist für manche unangenehm. Doch ich bin nicht so gewohnt. Du warst für mich schon immer so. Dein äußeres Erscheinungsbild hört nicht jeden an. Doch für mich war's klar, dass ich mit dir zusammen leben kann. Warum bist du so wunderschön? Nicht zu halten ist für manche unangenehm. Es war Liebe auf den ersten Blick, ja. Doch nicht nur auf den ersten, sondern auch nach dem zweiten, dritten wusste ich, dass es für mich nur dich gibt. Als ich dich das erste Mal sah, ja, du warst auf einmal da. Kam ich nicht mehr klar, du warst das Süße unscheinbar. Ich sagte noch Tschüss zum Briefträger, jetzt waren wir plötzlich allein. In diesem Augenblick wusste ich, du bist jetzt mein. Und ich packte dich aus und nahm dich in die Hand. Ich wollte dich spüren und ganz zärtlich berühren. Du bist das Einzige, das es schafft, mich zu verführen. Wir verbrachten die Zeit nur noch zu zweit. Ich fragte dich, bist du bereit? Ich nahm dich auf mein Zimmer mit und sang für dich den ersten Reim. In der Nacht träum ich von dir, frag mich, wann kehrst du heim? Der Vers ist fein, wir tranken zusammen Gerstenwein. Und die Nachbarn schimpfen über uns. Erster Schrein. Aber das ist uns egal in dieser herrlichen Zeit. Warum bist du so wunderschön? Nicht zu halten ist für manche unangenehm. Doch ich bin nicht so gewohnt. Du warst für mich schon immer so. Dein äußeres Erscheinungsbild hört nicht jeden an. Doch für mich war's klar, dass ich mit dir zusammen leben kann. Warum bist du so wunderschön? Nicht zu halten ist für manche unangenehm. Mein Mike, wie die Liebe zu Mike beim Mikrofon. Warum bist du nur so niedlich und tight? Wenn ich dich in Händen halte, bin ich friedlich und rhyme. Und es wird wieder mal Zeit, dass ich was niederschreibe über die Liebe zu dir, die immer mehr steigt. Früher ohne dich war's wirklich eine behinderte Zeit. Ich frag mich, wie ich das so ohne dich ausgehalten hab. Es gibt keine Zeit, wo ich dich ausgeschalten hab. Du musst immer bei mir sein, mit voller Energie. Du machst mich glücklich wie die Menschen, eine Sonnentherapie. Egal ob auf der Bühne oder im Studio, rap ich über dich wie über Nazis Blumio. Du gibst mir Kraft, gibst mir Halt, gibst mir Wärme und Liebe. Ich denk den ganzen Tag an dich, während ich dich liebe. Und wärst du mal nicht hier, such ich mir einen Ersatz. Denn nur die Liebe für ein Mike hat hier keinen Platz. Warum bist du so wunderschön? Nicht zu halten ist für manche unangenehm. Doch ich bin nicht so gewohnt. Du warst für mich schon immer so. Dein äußeres Erscheinungsbild hört nicht jeden an. Doch für mich war's klar, dass ich mit dir zusammen leben kann. Warum bist du so wunderschön? Nicht zu halten ist für manche unangenehm. Warum bist du so wunderschön? Nicht zu halten ist für manche unangenehm. Doch ich bin nicht so gewohnt. Du warst für mich schon immer so. Dein äußeres Erscheinungsbild hört nicht jeden an. Doch für mich war's klar, dass ich mit dir zusammen leben kann. Warum bist du so wunderschön? Nicht zu halten ist für manche unangenehm.